C2b Abschnitt 1 Unter notfallmäßigen Bedingungen ist ein Herzinfarkt von einem Angina pectoris-Anfall nicht einfach zu unterscheiden. Beim Angina pectoris-Anfall sistiert der Brustschmerz meist nach weniger als 10 Minuten oder wenn zum Beispiel eine anstrengende Tätigkeit beendet wird. Differentialdiagnostisch muss immer an eine Lungenembolie oder ein thorakales Aortenaneurysma gedacht werden.